الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. على سكوت الله إمهان دفلتن الله زيجن وهاي البمهات سكايت زام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, dass wir uns vor ihm vorsehen. Denn derjenige, der sich vor Allah subhanahu wa ta'ala vorsieht, Allah wird ihm seine Sünden vergeben. Und Allah wird dafür sorgen, dass seine Taten rechtschaffen sind. Und derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, hat fürwahr einen gewaltigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, fürchtet Allah und glaubt an seinen Gesandten, dann wird er euch euren Lohn doppelt geben. Und er wird euch eure Sünden vergeben. Wahrlich, Allah ist voller gewaltiger Huld. Liebe Geschwister, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist zweifellos das Beste aller Geschöpfe. Und er ist, sallallahu alaihi wasallam, der edelste aller Gesandten. Und er ist zweifellos, sallallahu alaihi wasallam, das Siegel der Propheten. Er hat die guten Charakterzüge aus der vorislamischen Zeit bestätigt und perfektioniert. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich bin in erster Linie entsandt worden, um die großartigen Charaktereigenschaften zu perfektionieren. Und zu perfektionieren, da gehört dazu unter anderem, dass man diese guten Charaktereigenschaften nicht mehr macht, weil sie einfach gute Charaktereigenschaften sind, sondern dass man sie macht, weil man dadurch Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Unser Herr subhanahu wa ta'ala hat unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund seines gewaltigen Charakters gelobt. Und er sagte, du hast wahrlich einen volltrefflichen Charakter. Liebe Geschwister, der volltreffliche Charakter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war nichts anderes als die Umsetzung des edlen Koran. So dass Aisha radiallahu anha, als sie gefragt worden ist über seinen Charakter, da sagte sie, sein Charakter war der Koran oder er war ein wandelnder Koran auf Erden. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchte Allah, wo immer du auch bist. Und lass der schlechten Tat eine gute folgen, damit sie sie auslöscht. Und gehe mit den Menschen gut um. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gehe mit den Menschen gut um, umfasst alle Menschen. Diese Aussage umfasst alle Menschen. Und mach keinen Unterschied zwischen den Muslimen unter ihnen oder den jüdischen Menschen unter ihnen und den Christen unter ihnen. Und wir werden sehen, oder wir haben gelernt aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der gute Umgang mit anderen Menschen eine viel bessere Auswirkung hat als viele Worte, wenn man Menschen zum Islam einlädt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem unmissverständlichen Hadith, dass der gute Charakter eines Menschen ihn dazu bringen kann, die Stufe einer Person zu erreichen, die tagsüber fastet und nachts betet. Liebe Geschwister, was ist aber im Gegensatz dazu, über eine Person zu sagen, die ihren eigenen Geschwistern aus dem Weg geht, die ihrer eigenen Ehefrau aus dem Weg geht und mit ihr vielleicht eine Nacht, einen Tag, zwei Tage, drei Tage oder mehr gar keinen Wortwechsel macht. Eine Person, die seinem muslimischen Bruder, eine Person, die ihrem muslimischen Bruder oder ihrer muslimischen Schwester tagelang, wochenlang aus dem Weg geht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, einem Muslim ein Jahr lang aus dem Weg zu gehen, kommt der Tatsache gleich, als würde man sein Blut vergießen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Eine Person, die auf ihre Geschwister nicht zugeht, um Frieden zu stiften, um sie mit ihnen zu versöhnen, oder zumindest damit sie ein Argument hat bei Allah Azza wa Jal, damit sie sich entschuldigen, damit sie eine Entschuldigung vorbringen kann bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solch eine Person, kann sie bezeichnet werden als eine Person, die einen ausgezeichneten Charakter hat? Ich glaube, diese Frage wird jeder von uns verneinen. Abu Darda radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt nichts, das am Tag der Auferstehung in der Waagschale mehr wiegen wird, als ein guter Charakter. Aber wenn man seinem Bruder aus dem Weg geht oder ihn vielleicht sogar verletzt, wir reden hier nicht davon, dass man nur seine Pflicht erledigt. Kann sein, dass eine Person ihrer Pflicht nachkommt und sie muss nicht Kontakt mit allen muslimischen Menschen haben. Aber, lieber Bruder, liebe Schwester, gehört das dann zum großartigen Charakter, dass man nicht nach seinem Bruder fragt, wie es ihm geht, dass man nicht nach seinem Bruder fragt, wo er sich aufhält, wenn er lange Zeit nicht mehr in der Gemeinschaft gewesen ist? Zweifellos gehört das nicht zum schönen Charakter. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte in seinem Bittgebet, um guten Charakter zu bitten. Er sagte, O Allah, leite mich zu den schönsten Charaktereigenschaften, denn niemand leitet zu den schönsten Charaktereigenschaften außer dir. O Allah, wende von mir die schlechten Charaktereigenschaften ab, denn niemand wendet die schlechten Charaktereigenschaften ab außer dir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wahrlich Allah ist großzügig und er liebt die Großzügigkeit und er liebt die guten Charaktereigenschaften. Und das heißt sogar, er liebt die hohen Charaktereigenschaften. Und er verabscheut die Üblen. Und er verabscheut die Üblen. Liebe Geschwister, wie sollen wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachahmen? Und wie sollen wir behaupten, dass wir in seine Fußstapfen getreten sind, wenn wir nicht das machen, was er gemacht hat sallallahu alaihi wasallam? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat manchmal sogar sein Gebet, das Anfang seines Gebetes verpasst, weil er Frieden gestiftet hat zwischen Menschen. Und so berichtet uns Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal zu einem Volk, die heißen Banu Amr ibn Auf, gegangen ist, um zwischen ihnen zu versöhnen, weil sie sich gestritten hatten. In dieser Zeit traf die Gebetszeit ein und der Muadzin, offensichtlich war es Bilal, wusste nicht, wo der Prophet ist sallallahu alaihi wasallam und er hatte sich verspätet und so ist er gegangen, zu wem wohl? Natürlich zu Abu Bakr radiallahu anhum, weil die Sahabe wussten, welche Stellung er im Herzen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam hatte. Der Muadzin ging zu Abu Bakr und fragte ihn, wirst du das Gebet leiten, sodass ich die Iqama ausrufe? Und er sagte, jawohl, daraufhin betete ihnen Abu Bakr radiallahu anhu vor. Und die Begebenheit ist bekannt, dass der Prophet sallallahu dann im Nachhinein kam, noch zur ersten Raka'a sogar. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aufgrund der Friedensstiftung sogar, liebe Geschwister, das Anfang seines Gebetes verpasst hat, obwohl er selbst sagte, und wisset, dass die besten eurer Taten das Gebet ist. Und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Liebe Geschwister, der Islam bedeutet nun einmal nicht nur, sich mit einem Lippenbekenntnis dem Islam zuzuschreiben, sondern auch, indem man handelt. Und je nachdem, wie viel du vom Islam umsetzt, desto mehr größer bist du bei Allah subhanahu wa ta'ala und desto bessere Stufe hast du bei ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut einmal als letztes Beispiel an, wie er mit jemandem umgegangen ist, der ihm feindlich gesinnt war. Jabir radiallahu anhu berichtet uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal auf einem Feldzug war. Und auf der Rückreise haben sie sich ausgeruht zur Mittagszeit, um einen Mittagsschlaf zu halten. Und jeder von ihnen hat sich unter einem anderen Baum hingelegt und ausgeruht. Und sie haben geschlafen. Und währenddessen, während sie schlafen, kam ein Araber, ein Beduine, und er war ein Götzendiener. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte sein Schwert auf dem Baum aufgehängt, unter dem er geschlafen hatte. Und dieser Araber nahm dieses Schwert und stellte sich vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hin, aufrecht, um ihm zu zeigen, dass er jeden Augenblick auf ihn einschlagen könnte und niemand war zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Araber und dem Beduinen. Daraufhin sagte der Araber zu ihm, wer könnte dich jetzt von mir abhalten? Wer könnte dich jetzt von mir abhalten, O Muhammad? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit tiefer Überzeugung und mit einer Gewissheit, und mit einer Erhabenheit und Ausstrahlung, er sagte dreimal Allah. Er sagte Allah, Allah ist derjenige, der mich abhalten kann vor dir. Und ihr wisst, liebe Geschwister, wenn eine Person mit Überzeugung spricht, Wenn eine Person mit Gewissheit spricht, dann Allah subhanahu wa ta'ala sendet auf ihn Erhabenheit herab. Allah subhanahu wa ta'ala sorgt dafür, dass die Personen ihn ehrfürchten. Und in diesem Moment fällt das Schwert dieses Beduinen aus seiner Hand. Aus seiner Hand, aus Angst. Und vor diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Schwert in die Hand. Stellt euch vor, ein Mensch droht einem Menschen. Und ein Mensch droht einem Muslim und droht einem Propheten, einem Gesandten und dem Gesandten aller Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Er nimmt das Schwert in die Hand und er hat jetzt die Möglichkeit, sich zu rächen. Er nimmt das Schwert in die Hand und hat die Möglichkeit, zuzuschlagen, und keiner würde es ihm übel nehmen. Er nimmt das Schwert in die Hand und fragt ihn: Und jetzt, wer ist derjenige, der dich von mir abhalten könnte? Subhanallah, der Araber, wenn er wollte, hätte er gesagt, die Gottheit so und so, der Götze so und so, die Gottheit so und so, hat er aber nicht gemacht, weil er weiß, dass in diesem Augenblick ihm niemand helfen kann, außer Allah, wenn überhaupt, und er ist auf der Seite seines Gegenüber. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, wer könnte dich abhalten von mir jetzt? Daraufhin sagte er, O Muhammad, geh mit mir gütig um, geh mit mir gut um. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bezeugst du, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin? Der Araber sagte nein. Er sagte nein, aber ich verspreche dir, dass ich dich niemals bekämpfen werde. Und ich werde auch niemals auf der Seite einer Gruppe kämpfen, die dich bekämpft. Daraufhin ließ ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam frei. Daraufhin ließ der Prophet sallallahu alaihi wasallam frei und dieser Mann kehrte zu seinem Volk zurück und sagte zu ihm, ich bin zu euch gekommen vom Besten aller Menschen. Ich bin zu euch gekommen vom Besten aller Menschen. Und es ist nicht weit hergeholt, dass dieser Mensch, Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn seine Brust erweitert hat für den Islam. Und dass er den Islam angenommen hat und sein Volk ebenfalls mit einem kleinen Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil er verziehen hat in einer Situation, in der er sich hätte rächen können, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, an dieser Stelle gehört es zum guten Charakter, mich und euch zu einer folgenden Sache aufzurufen und zu ermuntern. Ihr wisst, liebe Geschwister, was unseren Geschwistern in Großsyrien passiert ist und ganz besonders natürlich in Syrien selbst und was dort ihnen zurzeit geschieht. Und der Krieg, in dem sie sich befinden, und das Leiden, das sie erleiden müssen, den Kummer, den sie verspüren, und die Sorgen, die sie in ihren Herzen tragen. Stellt euch vor, ein Vater, der sich Sorgen macht, nicht nur um sich selbst, sondern Sorgen macht um seinen eigenen Vater, seine Mutter, seine Kinder, und manche von ihnen vielleicht gestorben, und andere von ihnen, er weiß nicht, wie es ihnen geht, und die nächsten von ihnen vielleicht dauerhaft beschädigt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie trösten. Denn er ist subhanahu wa ta'ala der Tröster, Al-Jabbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen und ihnen Geduld geben, sodass sie ihren Herrn antreffen, während sie geduldig gewesen sind. Liebe Geschwister, manche eurer Brüder und Schwestern haben einen Verein gegründet. Hier in Deutschland einen Verein gegründet, um diese Pflicht uns abzunehmen. Denn es ist unsere Pflicht, liebe Geschwister, unseren Geschwistern beizustehen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Besonders natürlich mit dem Dua und mit den Spenden, die wir inshallah ta'ala für unsere Geschwister heute und auch nächste Woche einsammeln möchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Geschwister, die diesen Verein gegründet haben und andere Wohltätigkeitsvereine belohnen. Und ich ermuntere mich und euch dazu auf, und dass wir spenden, liebe Geschwister, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns unmissverständlich mitgeteilt, dass eine Spende den Zorn des Herrn subhanahu wa ta'ala auflösen kann, beziehungsweise auslöschen kann, liebe Geschwister. Und ich lege meinen Geschwistern, die dieses anvertraute Gut annehmen werden, ans Herz, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und diese Spenden zu nehmen und ordnungsgemäß weiterzugeben an diejenigen Geschwister unserer Brüder und Schwestern, die es wirklich verdienen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch alle belohnen und uns Ikhlas geben, denn er ist derjenige, der zum Stande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina.